Die Euro-Finanzminister haben vor knapp 2 Stunden dem 3. Hilfspaket zugestimmt. Und damit sind die Weichen gestellt für mehr als 80 Milliarden Euro Kredit, die das Land in den nächsten Jahren aus der Krise führen sollen. Am Morgen hatte das Parlament in Athen dem harten Reformplan zugestimmt. Das könnte das Ende der Regierung Tsipras bedeuten. Aber erst einmal ist der Weg frei für das Hilfspaket, dem noch einige Länderparlamente zustimmen sollen oder müssen. In Berlin, Wien, Tallinn und Madrid zum Beispiel ist der Dienstag vorgemerkt für Sitzungen. Thomas Otto in Brüssel, die Nachricht des Abends, aber die ist ja positiv. Ist denn der IWF nun auch mit im Boot? Das war doch die Frage des Tages. Genau, aber dazu gibt es eben noch keine Entscheidung. Die IWF-Chefin Christine Lagarde ist heute bei der Sitzung der Eurogruppe per Videokonferenz zugeschaltet gewesen und sie habe den Plan auch positiv beurteilt, heißt es, aber eben auch nochmal betont, welche Bedingungen der IWF stellt. Nämlich einerseits, dass bestimmte Reformen umgesetzt werden in Griechenland, zum Beispiel beim Rentensystem und das ist vor allem wichtig, dass die Schulden auch tragfähig sind, also dass der IWF wirklich die Perspektive hat, das geliehene Geld auch wieder zurückgezahlt zu bekommen. Da könnte es dann im Oktober eine Entscheidung geben. Daraufhin hat man das jetzt erstmal vertagt. Bis dahin will man erstmal diesen ersten Fortschrittsbericht abwarten, wo man also schaut, wie in Griechenland die Reformen umgesetzt werden und wie sich die Wirtschaft auch entwickelt. Dann könnte man über Schuldenerleichterungen sprechen und erst danach will der IWF dann entscheiden, ob er mit ins Boot steigt. Das heißt, die Forderung von Bundesfinanzminister Schäuble nach einer konkreten Zusage, die ist heute noch nicht erfüllt worden. Kann denn nun Geld fließen bis zum 20.8., dann muss Griechenland ja 3,4 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank zahlen. Ja, also das ist relativ wahrscheinlich, dass das jetzt auch so klappt. Es gab ja noch die Idee mit einer Brückenfinanzierung, die hatte man im Hintergrund auch schon vorbereitet, um dann da notfalls einspringen zu können. Aber das sollte jetzt auch ohne diese Brückenfinanzierung klappen. Sie hatten es ja schon in der Anmoderation gesagt, kommende Woche müssen mehrere Parlamente noch zustimmen, unter anderem der Bundestag. Und dann sollte ab Donnerstag das Geld fließen können. Die Gesamtsumme, die dann am Ende fließt, da heißt es immer bis 86 Milliarden, also wie viel das Ganze am Ende ist, das wird dann vom Bedarf abhängen. Wie geht es nun konkret weiter? Wer bringt jetzt die Gelder aus dem Rettungsfonds auf den Weg? Also am Mittwoch wird der ESM oder das Board of Governors des ESM dieses Rettungsschirms sich zusammensetzen und dann eine Entscheidung treffen, die natürlich davon abhängt, wie die einzelnen Parlamente der Mitgliedstaaten sich entschieden haben. Und dann kann die erste Tranche von 26 Milliarden ausgezahlt werden. 10 Milliarden davon, die fließen aber nicht nach Griechenland, die bleiben erstmal in einem Topf für die Banken, um die Banken wieder mit Geld zu versorgen in Griechenland, damit dort die Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben werden, damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Und die 13 Milliarden, die dann noch übrig bleiben, die gehen direkt nach Athen und 3 Milliarden sollen dann später noch folgen, wenn erste Reformen umgesetzt wurden. Und dann geht auch gleich wieder was zurück an die Europäische Zentralbank, linke Tasche, rechte Tasche. Danke für die Informationen aus Brüssel, Thomas.